Kapitel 12 – Die Auflösung. Es war schon zu spät, um die Großeltern noch über das Foto zu informieren. Aber am nächsten Morgen erklärte Tim, was er zusammen mit Lisa im Internet gefunden hatte. »Wir müssen die Polizei informieren«, sagte der Großvater. »Und was willst du dann sagen?«, fragte Lisa. »Dass Omas Kette gestohlen wurde und dass die Kette jetzt im Internet zu sehen ist«, erklärte der Großvater. Der Kriminalkommissar hörte zu, was Tim und sein Großvater über die Ginkgo-Kette erzählten. Er wollte gerne zu Brigitte Sandmann fahren und sie fragen, woher sie die Kette hatte. Tim durfte mitkommen und dabei sein. Die Schauspielerin öffnete die Tür und lächelte. »Guten Tag, was kann ich für Sie tun?«, fragte sie freundlich. »Guten Tag. Könnten Sie uns erklären, woher Sie diese schöne Kette haben, die Sie da tragen?«, sagte der Kommissar. »Die habe ich im Internet gekauft«, sagte Brigitte. »Das kann nicht sein. Auf der Rückseite ist etwas eingraviert. Sehen Sie bitte nach«, sagte Tim zu dem Kommissar. »Was steht denn auf der Rückseite?«, wollte der Kommissar von der Schauspielerin wissen. »Mein Geburtsdatum«, sagte sie schnell. »Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?«, fragte der Kommissar. 28. »Das ist ja interessant. Hier steht 22. Mai 1963. Die Zahlen auf der Kette sagen, dass Sie 50 Jahre alt sein müssten.« »Hier, sehen Sie, das ist das Datum der goldenen Hochzeit meiner Großeltern. Ihre Initialen stehen auch hier«, sagte Tim. Brigitte Sandmann wurde zur Polizeiwache gebracht. »Das hast du gut gemacht«, sagte der Kommissar zu Tim. »Die Schauspielerin Brigitte Sandmann hat uns gesagt, dass sie die Kette gestohlen hat. Wir haben in ihrer Wohnung noch mehr Schmuckstücke gefunden. Vielen Dank, dass du die Informationen für uns gefunden hast, Tim«, sagte Kriminalkommissar Bald. »Aber warum hat sie die Kette von Oma gestohlen?«, wollte Lisa wissen. »Das wissen wir noch nicht«, erklärte der Polizist. »Sie wollte gerne als Schauspielerin am Nationaltheater arbeiten«, erklärte der Theaterdirektor, der auf die Polizeiwache gekommen war. »Sie wollte die Rolle der Margarete in Goethes Faust spielen. Es gab einen Termin, an dem sie eine Szene aus Faust vorspielen sollte. Sie kam zu spät. Wir gaben ihr noch eine Chance, aber sie war sehr nervös und spielte die Rolle nicht gut genug. Es gab noch andere Schauspielerinnen, die an diesem Tag vorspielten.« »Ja, und das Theater hat Juliane West die Rolle der Margarete gegeben«, erklärte der Kommissar. »Und dann hat sie im Internet geschrieben, dass diese Entscheidung unfair wäre.« »Aber warum wurde immer nur Schmuck gestohlen, wenn Goethes Faust gespielt wurde?«, wollte Tim wissen. »Weil es im Moment das einzige Theaterstück ist, in dem es plötzlich ganz dunkel und dann sehr laut wird. Die Besucher sind dadurch abgelenkt und merken erst später, dass etwas fehlt.«